Es hat sich auch ein Seil gespannt. Der Legende nach hat die Schuhe. Auf jeden Fall soll er mal hier gewesen sein. Es hat sich auch ein Seil gespannt. Der Legende nach hat die Schuhe von Herrn Lensern gemobst, mit nach oben genommen, mit dann runtergeworfen. Und zwar verknotet, glaube ich. Und die Leute suchten verzweifelt ihre Schuhe. Und er hat sich Spaß draus gemacht. Sozusagen hält der Spiegel vor. Und deswegen habe ich noch eingebaut, weil natürlich kann man den alten Spiegel wie Harlekin und andere eben ein bisschen weiterfassen, dass er eben die Burg einerseits verölgt, aber eigentlich versucht, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und damit auf das, was ihm wichtig ist. And remember, whoever you are, whatever you do, wherever you may be, when you think of refreshment, think of Coca-Cola. For ice-cold Coca-Cola makes any pause the pause that refreshes. 92. Wie gesagt, die Figuren, das ist vielleicht ein Drittel, das gab es schon 88 oder mehr, die Hälfte könnte man sagen. Aber ich dachte, es war alles ramponiert, es wurde dann neu verputzt, da war nichts mehr vorhanden von den Figuren oder fast nichts. Und natürlich habe ich dann 92 auf die neuen Zeiten reflektiert. Das war 88, also überhaupt nicht zu ahnen, was da mal passieren wird. Und natürlich habe ich dann die Beginn der Amerikanisierung aufs Korn genommen. Zum Beispiel auch dieser Spruch, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der ist von 92. Und da eben Donald Duck und dann Coca-Cola sozusagen, das war dann meine Reaktion. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Spiegel. Wahrheit. Darum zäumen wollen wir den rauen Mut, diesen Ehrgeiz, diese Wut, wenn wir wieder einmal träumen. Wohl geschieht's, denn in den Räumen dieser Wunderwelt ist eben nur ein Traum das ganze Leben. Nur, dass er der Welt seinen persönlichen Spiegel vorhält. Ich meine, man kann sagen, der Eulenspiegel ist wie der Clown eine Maske. Der Clown hat ja ähnliche Aufgabe, nicht nur seinen Spaßbruder aufzureden, sondern eben ihm auf Wahrheiten hinzudeuten. Ich denke jetzt mal auch die Zwerge bei Velázquez zum Beispiel. Alles ist ihm untertänig. Doch es bleibt davon ihm wenig. Denn sein Glück verkehrt der Tod. Schnell in Staub, o bitteren Mut. Spiegel hatten einen wichtigen Platz in antiken Kulturen als Objekte der Weissagung, in der ägyptischen, der griechischen, der römischen. In seinem Gedicht Der Mond schreibt Borges von Pythagoras, der mit seinem Blut auf einen Spiegel schrieb und ihn dann in das Mondlicht hielt, um die Zukunft vorauszusagen. Träumet, wer da sorgt und rennt. Träumet, wer von Hass entbrennt. Kurz, auf diesem Erdenballe träumen, was sie leben, alle. Der konvexe Spiegel von Hieronymus Bosch. Der konvexe Spiegel von Jan van Eyck. Der konvexe Spiegel von Diego Velázquez. Da ich glücklich war und frei. Was ist Leben? Raserei. Was ist Leben? Hohler Schaum. Ein Gedicht, ein Schatten kaum. Wenig kann das Glück uns geben. Denn ein Traum ist alles Leben und die Träume selbst ein Traum. Jahr bis 88 über den Himalaya. Für mich war es so gemeint, die Bürger hier haben es für die Alpen gehalten, die dort verkehrt ordentlich ist. Und ich habe damit gemeint, die sehen doch nach der Fremde, klar auf Reisen. Gab es 88 über den Himalaya. Also für mich war es so gemeint, die Bürger hier haben es für die Alpen gehalten, was das so verkehrtordentlich ist. Und ich habe damit gemeint, die sehen doch nach der Fremde, klar auch Reisen. Dann waren die Leute so begeistert, die hier wohnten in dem Haus, haben eine Bank organisiert, dass sich auch Besucher mal da hinsetzen können, wenn sie nicht selber da gesessen haben. Ja, so kam man ins Gespräch und da haben wir uns auch über die Alpen alias Himalaya unterhalten. Zumal der Abriss in der Gallstraße, dann hier beim Domplatz etc. schon weit vorangeschritten war. Das hat ja viele Künstler und nicht bloß die, auch Literaten und die Menschen überhaupt beschäftigt und erzürnt. Und darum eben dieses Haus mit dem Café Hasen, was es übrigens nicht gibt, dieses Café, aber das Haus gab es in der Gallstraße, habe ich ja eingebaut. Und natürlich links habe ich reagiert auf den Neubau. Natürlich wollte ich den schöner machen, als ich bin. Jeder Künstler hofft, dass er mit seiner Kunst, ich nenne das mal Bilder malen, weil ich Maler bin, verändern kann. Einfluss nimmt auf Leute, die es sehen, gleich im Museum, sei es wie hier im freien Raum. Wobei ich die Malerei im freien Raum, im öffentlichen Raum besonders mag, weil es keine Hürden gibt, die man irgendwie überspringen muss, sondern jeder kommt vorbei, sieht das, denkt, oh, so das aus dem Auto, kommt dann näher, guckt es an und macht sich seine Gedanken. Die Wand der Illusionen. In der großen Klausstraße, Ecke Olearius-Straße. Ralf Wendt und Tina Klatte im Gespräch mit Hans-Joachim Triebsch. Sounddesign und Schnitt Sol Risa. Radio Korax 2018. Was soll ich jetzt sagen? Ich bin abgeschwiffen. Na, Eulenspiegel und der Clown, die Rolle. Ja. So.